Wahrscheinlichkeit der Kinderzeugung eine sehr viel höhere. Das heißt, der Mann braucht nicht so wählerisch zu sein. Wenn von diesen 500 Kindern oder 600 oder 700, die er zeugen kann, ein paar Dutzend nicht hinhauen, dann interessiert das gar nicht. Der braucht also gar nicht, der hat so viele andere Möglichkeiten noch, der braucht, das ist halt gar nicht entscheidend, ist das gar nicht so wichtig. So, da kann also auch Abfall produziert werden, auf gut Deutsch gesagt. Eine Frau muss sehr viel vorsichtiger sein. Einmal ist sie, wenn sie jetzt ein Kind empfängt, 9 Monate erstmal blockiert und dann durch die Aufzucht, also auch erheblich blockiert, also mehrere Jahre ja eigentlich auch, bis sie dann eigentlich erst wieder reif ist, nächstes Kind zu kriegen. Und dann ist es so, dass sie natürlich, also auch diese 22 Kinder sind natürlich auch irgendwo so eine Traumzahl, aber sie ist natürlich dann auch festgelegt. Sie hat vielleicht im Durchschnitt, wenn es also dann hochkommt, vielleicht 6, 7 Kinder und da muss sie sich natürlich schon genau angucken, den Mann, von dem sie diese Kinder haben will. Denn ihre Chance, wie gesagt, die hört irgendwo auf. Sie kann nicht 500 Kinder kriegen. Da könnte sie auch sein, ist völlig egal. Da kann auch mal ein Schwarzes dabei sein. Das ist halt Abfall. So, Schluss aus. Bei ihr darf das nicht der Fall sein. Sie muss also sehr viel stärker darauf achten. Und deswegen wird es natürlich auch als unnatürlicher angesehen, wenn eine Frau sich mit einem anderen rassigen Mann einlässt, als wenn das ein Mann macht. Weil es bei einem Mann eben nicht so die Konsequenzen und die starken Folgen hat wie bei einer Frau. Im Regelfall ist es also so, dass die Frauen darüber entscheiden, wie ihr Nachwuchs dann aussehen wird. Und da wird eben zum Teil durch Gehirnwäsche, der Mensch ist eben ein manipulierbares Wesen, da muss man ganz klar sagen, wird durch Gehirnwäsche einiges gemacht, um diese Mischung voranzutreiben. Und das hat natürlich hier Erfolge. Ich habe mal hier die Statistik befragt und danach ist es so, dass also 1988 38.000 Mischehen hier in der Bundesrepublik stattgefunden haben, wobei ein Teil dieser Mischehen, das muss man allerdings auch sagen, als solche natürlich nur statistische Mischehen sind. Also wenn ein Österreicher nun eine Bundesdeutsche heiratet, dann ist das zwar nach der Statistik, also eine Ausländerehe mit einem Ausländer, aber dann ist das natürlich nicht als Mischehe zu betrachten. Aber es sind doch noch allerlei dabei, die mit Libanesen, die mit Schwarzafrikanern, die mit Südländern gemacht werden. Und es ist so, dass erstaunlicherweise, das muss man also auch sagen, die Ausländer, die hier heiraten, zu 84% nicht einen Ehepartner aus ihrer eigenen Gruppe heiraten, sondern einen Deutschen. Zu 84%. 84% der Ausländer, die hier in der Bundesrepublik heiraten, heiraten nicht einen eigenen Partner, sondern wollen in die andere Gruppe hinein. Das ist natürlich ein sozialer Aufstieg, das ist ganz klar, wenn ich aus Anatolien komme und in so einem kleinen Bergnest und in diesem Bergnest hat es nur ein paar Ziegen gegeben, war alles sehr ärmlich und dann komme ich also in dieses Wirtschaftswunderland Bundesrepublik, dann will ich natürlich diesen Aufstieg auch irgendwie dokumentieren. Und der Aufstieg ist natürlich dann erst perfekt, wenn man also auch einen Ehepartner aus dieser anderen Rasse hat. In Jugoslawien war es so, dass die Jugoslawien, die also nicht mit dem deutschen Mann zurückkam, richtig schief angesehen wurde in ihrem Dorf, weil man gesagt hat, die muss ja irgendwelche Defekte haben, dass es ihr nicht gelungen ist, einen deutschen Mann zu kapern. So, das heißt also, das ist einfach eine soziale Sache. Man will in dieses wirtschaftlich stärkere, leistungsfähige, reichere Land, da möchte man hinein heiraten. Und das ist also etwas, was natürlich sehr problematisch ist, wenn wir nun dieses reichere Land sind. Es wird bestärkt natürlich diese ganze Tendenz durch Reklame. Benetton, also ich würde in meinem ganzen Leben nie also irgendwas von dieser Kleiderfirma kaufen. Da wird eine Propaganda gemacht, da ist dann also eine schwarze Amme mit einem weißen Kind an der Brust und da werden dann also Kindergruppen gezeigt, die also gemischt sind und Friede, Freude, Eierkuchen. Also da wird also ganz klar Reklame gemacht. Rebsmar Konzern, der im Dritten Reich also den Nationalsozialismus stark gefördert hat, der Rebsmar Jüngling ist also auch so einer, der weiß das natürlich. Und jetzt hat er dann schon die Hafenstraße finanziert, um seinen Schuldkomplex also wieder gut zu machen. Und jetzt macht der Rebsmar-Konzern also diese Come-Together-Propaganda. Ne? Wo wir dann also immer dann, wie der Steuerwissend haben, come together and learn to live as friends. Also das ist so eine richtig schöne Gehirnwaschgeschichte. Und das ist so, selbst wenn wir das bewusst jetzt sagen, wir als Rechte und der Nationale sagen, das ist ja der Käse, aber es gibt x Leute, denen geht das unterbewusst ein. Für die wird es dann ganz normal, ein schwarzes und ein weißes Gesicht nebeneinander zu sehen. Das heißt, es wird mit allen Mitteln der Werbung ganz geschickt versucht, hier die Rassenmischung zu propagieren. Dazu gehört dann also so Legenden wie beispielsweise Italiener seien bessere Liebhaber oder so etwas. Also ich habe da mal irgendeinen Bericht aus einer italienischen Zeitung gesehen, habe eine Umfrage unter italienischen Frauen gemacht, die waren also ganz anderer Auffassung. Also ich würde auch nicht vertiefen, aber da werden bestimmte Legenden werden also hier produziert, um die Rassenmischung voranzutreiben. In unseren Schulen geschieht das auch, selbst im Schulunterricht, also beim Schulgespräch, mein Sohn ist also jetzt in der zweiten Klasse und da ist der Lehrer rausgerutscht, also da ging es also um Religionsunterricht, da ist der Lehrer rausgerutscht, ja, also es sei ja auch erwünscht, multikulturell zu erziehen, man solle also das Positive aus den ganzen Kulturen, solle man sehen. Das ist also jetzt schon Erziehungsziel, auch schon in der Grundschule, multikulturell die Grundschüler also dann entsprechend aufzuklären. Das heißt also, wir haben hier eine ganz klare Propaganda in dieser einen Richtung von der Schule her. Nur ist es so, obwohl diese Propaganda eben schon eine ganze Weile läuft, verfängt sie doch relativ wenig. Das muss man mal sagen. Es ist zwar so, dass bewusst sehr Äußerungen gemacht werden, da fasst man sich an den Kopf. Man hat bei Schülern an der Frankfurter Grundschule umgefragt, wie viele in der Meinung seien, dass ein Neger, der längere Zeit in Deutschland lebt und eingedeutscht werden soll, einen deutschen Pass kriegt. Da haben 91% gesagt, also sie wären dafür, dass der Neger dann den deutschen Pass kriegt. Allerdings haben 74% nur gesagt, sie würden den Neger auch wählen, wenn er seiner eigenen Partei angehört. Also das, da war so unterschwellig so ein bisschen schon ein bisschen deutlicher geworden. Man muss natürlich auch sehen, dass ein Druck, der da ausgeübt wird. Man muss sozial erwünscht reden. Und wenn man da also sagt, man ist gegen den Neger in so einer Klasse, dann ist die Lehrerin natürlich gegen einen. Das ist auch klar, das muss also nicht immer echt sein. Aber bestimmte Dinge sind natürlich in dieser Richtung durch Gehirnwäsche zu erziehen. Wir haben eine ganz bewusste Steuerung durch Israel Zangl bereits, der den Melting-Pot-Gedanken 1925 aufbrachte, er war Zionist. Also für die Juden sollte dieser Melting-Pot, dieser Schmelztiegel nicht gelten, auch für alle anderen Rassen sollte er gelten. Kaunhof Kalergi hat ja auch das schöne Wort gesagt, Mischlinge sind charakterlos, sind willensschwach, sind zwar intelligent, aber können nicht allzu viel leisten. Sie können sich insbesondere nicht selbst regieren. Sie brauchen also einen Adel von Geistesgnaden und da ist es sehr schön, hat er gesagt, dass der Schöpfer uns also die Jugend geschenkt hat, die sich eben nicht vermischen, sodass wir dann diesen Adel haben, der uns regieren kann. Er selbst war mit einer Jüdin verheiratet, das erklärt vielleicht so ein bisschen seine Philosophie. Zündel hat in Kanada mal eine Zionistenkonferenz abgehört mit so einem Richtmikrofon. Und der hat also von einem, das ist auf Tonband zu hören, der hat also tatsächlich von einem Judenführer dort, einem Zionistenführer, der aus Deutschland kam, dann also aufgenommen die Worte, dass der sagte, er sei froh darüber, so viel farbige Babys in den Kinderwagen in Deutschland gesehen zu haben. Jetzt hätte Hitler den Krieg endlich auch biologisch verloren. So, das heißt also, man muss da ganz klar sehen, da gibt es entsprechende Bestrebungen in dieser Richtung, die hier ein Volk haben, ein verbastardisiertes Volk haben wollen, das eben den alten Charakter nicht mehr hat. Nur, darüber müssen wir uns im Klaren sein, es gibt zwar viele Manipulationsmöglichkeiten, aber die finden irgendwo eine Grenze. Und sie finden da eine Grenze, wo eben ein bestimmtes biologisches, vorgegebenes Bild angegriffen wird. Die Biosoziologen haben herausgefunden, dass es den Genen darum geht, einen Partner zu finden, der möglichst gleich geartet ist. Es gab sogar beim dritten Programm des Fernsehens so Partnerwahl der Gene, hieß das so ungefähr, also oder Gene auf Brautschau war also der eigentliche Begriff. War eine ganz interessante Sendung, wer die gesehen hat, der hat also festgestellt, wurde richtig gesagt, dass also bei der Partnerwahl auf gleich und gleich geachtet wird, mit einem Unterschied. Das heißt also, sagen wir, die Körperstatur. Das heißt also, dicke Männer haben oftmals dünne Frauen und umgekehrt. Also da gilt der Satz, Gegensätze ziehen sich an, aber was die Nasenformen angeht, was die Stirnform angeht, was Profile angeht, auch was die Pigmentationsfarben angeht, da ist es durchaus so, dass da gleich und gleich gesellt sich gern gilt. Das heißt also, wir haben da bestimmte biologische Vorgaben und Dawkins, ein amerikanischer Soziobiologe, hat ganz klar gesagt, die Rassenvorurteile haben vermutlich ihre Grundlage in diesen Dingen. Die sind bei uns genetisch angelegt, dass wir eben anders reagieren auf einen Dänen oder Schweden oder Norweger.